Neunte Szene. Herr Gerichtsrat, Sie müssen uns helfen, sonst ist Ruprecht tot. Was? Ich? Tot? Adam hat gestern einen Brief aus Utrecht bekommen. Ruprecht muss in den Krieg. Einen Brief? Aus Utrecht? Hier bitte, Herr Gerichtsrat. Diesen Brief hat Adam mir gegeben. Lesen Sie selbst. Also, das ist doch, dieser Brief ist ja gar nicht echt. Der kommt sicher nicht aus Utrecht. Was meinen Sie dazu, Herr Licht? Lassen Sie mich sehen. Also, das gibt es ja nicht. Das ist doch Adams Schrift. Der Richter hat den Brief selbst geschrieben. Was? Der Richter selbst? Gestern Abend ist er zu mir nach Hause gekommen und hat mir den Brief gezeigt. Ich habe mir gedacht, jetzt ist alles aus, jetzt ist Ruprecht tot. Aber der Richter hat gesagt, Efe, ich kann dir helfen. Ich kann nach Utrecht schreiben, dass Ruprecht krank ist. Dann muss er nicht in den Krieg. Das hat Adam wirklich gesagt? Ich habe aber kein Geld, habe ich gesagt. Ich kann Ihnen nichts bezahlen. Das macht nichts, hat Adam gesagt. Komm, gehen wir in dein Zimmer. Dort schreibe ich den Brief gleich. Das darf doch nicht wahr sein. Aber Herr Richter, habe ich zu ihm gesagt, es ist 22:30. Kein fremder Mann darf um diese Zeit in mein Zimmer. Sehr gut, das ist meine Efe. Da hat Adam gesagt, dann siehst du Ruprecht nie wieder. Ich muss nämlich morgen eine lange Reise machen. Also, heute Abend oder nie? So ein Lügner. Er musste gar keine Reise machen. Er hat bis 9 Uhr geschlafen. Ich habe ihm geglaubt und bin mit ihm in mein Zimmer gegangen. Dort hat er ein Stück von dem Brief geschrieben. Aber dann hat er sich auf mein Bett gesetzt und hat gesagt, dass ich... So ein schlechter Mensch! Und so einer ist Richter. Gut, dass ich zur richtigen Zeit gekommen bin. Ja, das war gut. Aber dann warst du auch böse zu mir. Du hast mir nicht zugehört und hast nur geschimpft. Ja, du hast recht. Das war schlecht. Ich habe gedacht, du liebst einen anderen Mann. Efe, es tut mir so leid. Ich liebe dich doch. Ach, Ruprecht. Ich liebe dich doch auch. Verzeihst du mir? Heiraten wir? Ach, alles ist gut, Ruprecht. Du musst nicht in den Krieg. Du musst nicht sterben. Und ja, wir heiraten. Oh, Efe. Herr Gerichtsrat! Hm? Was wird jetzt aus meinem Krug? Aus Ihrem Krug? Was meinen Sie? Mein Krug ist zerbrochen, schon vergessen? Nein, Frau Marthe, ich habe es nicht vergessen. Also? Gehen Sie nach Utrecht. Dienstag und Freitag sind Gerichtstage. Die Richter dort finden sicher eine gute Lösung.